Warum hätte Saladin, der seine Geschwister insgesamt so liebt, in jüngeren Jahren einen Bruder nicht noch ganz besonders lieben können? Pflegen sich zwei Gesichter nicht zu ähneln? Ist ein alter Eindruck ein verlorener? Wirkt das Nämliche nicht mehr das Nämliche? Seit wann? Wo steckt hier das Unglaubliche? Doch auch so noch, Rächer, bleibe deine Rettung ein Wunder. Sieh, eine Stirn so oder so gewölbt, der Rücken einer Nase so viel mehr als so geführt, Augenbrauen, die so oder so sich schlängeln, eine Linie, ein Bug, ein Winkel, eine Falt, ein Maler, nichts auf eines wilden Europäers Gesicht. Und du entkommst dem Feuer in Asien. Das wäre kein Wunder. Mundersüchtiges Volk, warum bemüht ihr da noch einen Engel? Was schadet's? Stolz, nicht was stolz. Schadet's, Nathan, was schadet? Wenn ich sprechen darf, bei alledem von einem Engel lieber als einem Menschen sich gerettet denken? Nun, es schadet allerdings. Kommt, hört mir zu. Nicht wahr, dem Wesen, das dich rettete, es sei ein Engel oder ein Mensch, dem möchtet ihr, und du besonders, gern wieder viele große Dienste tun. Nicht wahr? Nun, einem Engel, was für große Dienste, könnt ihr dem denn tun? Ihr könnt ihm danken, zu ihm seufzen. Beten? Beten. Könnt an dem Tage seiner Feier fasten. Almosen spenden. Alles nichts. Denn mich deucht immer, dass ihr selbst und euer Nächster hierbei mehr gewinnt als er. Er wird nicht fett durch euer Fasten, wird nicht reich durch eure Spenden, wird nicht herrlicher durch euer Entzücken, wird nicht mächtiger durch euer Vertrauen. Nicht wahr? Allein ein Mensch. Also freilich hat ein Mensch etwas für ihn zu tun, uns mehr Gelegenheit verschafft. Und Gott weiß, wie bereit wir dazu waren. Allein er wollte ja, bedurfte ja so völlig nichts. War ihn sich mit sich so vergnügsam, als nur Engel sind, nur Engel sein können. Endlich, als er gar verschwand? Verschwand? Wie denn verschwand? Sich unter Palmen nicht ferner sehen ließ, nicht? Oder habt ihr wirklich ihn schon weiter aufgesucht? Das nun wohl nicht. Nicht, da ja nicht. Grausame Schwärmerinnen. Wenn dieser Engel nun krank geworden. Krank? Der wird doch nicht. Da ja. Er ist ein Franke dieses Klimas ungewohnt, ist jung, des Hungerns, des Wachens ungewohnt. Krank. Das wäre möglich, meint ja Nathan nur. Nun liegt er da, hat weder Freund noch Geld, sich Freunde zu besolden. Oh, mein Vater. Liegt ohne Wartung, ohne Rat und Zuspruch, ein Raub der Schmerzen und des Todes da. Wo? Er, der für eine, die er nie gekannt, gesehen genug ist, war ein Mensch, ins Feuer sich stürzt. Nathan, schonet ihre. Der hat sterben sich zu lassen. Nichts als das Bewusstsein dieser Tat. Hört auf, ihr tötet sie. Rächer. Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt, kommt zu dir, ist wohl auch nicht krank, nicht einmal krank. Gewiss, nicht tot, nicht krank. Nicht tot, denn Gott lohnt Gutes hier getan, auch hier noch. Begreifst du aber, wie viel andächtig Schwärmen leichter als gut handeln ist? Wie gern der Mensch andächtig schwärmt, um nur gut handeln nicht zu müssen. Oh, mein Vater. Lasst eure Rächer nie wiederum allein. Nicht wahr? Er kann wohl auch verreist nur sein. Allerdings. Dort mustert mit neugierigem Blick ein Muselmann mir die beladenen Kamele. Kennst du ihn? Ach, euer Derwisch. Wer? Euer Derwisch, euer Schachgesell. Al-Hafi? Das Al-Hafi? Jetzt des Sultans Schatzmeister. Wie? Al-Hafi? Er ist's. Wahrhaftig. Des Sultans Schatzmeister? Was werde ich hören? Hinein mit dir geschwind. Reiß nur die Augen auf. Soweit ihr könnt. Bist du's nicht? In dieser Pracht ein Derwisch, ein Bettler? Und warum denn nicht?

sie dann nicht zu Unrecht. Ich war nicht so ganz beim Spiele. Du warst zerstreut. Und mehr als ich. Als du? Was hätte dich zerstreut? Oh, Saladin, wann werden wir so fleißig wieder spielen? Ach, weil es wieder losgeht, meinst du? Max, nur zu. Ich habe nicht zuerst gezogen. Ich hätte den Waffenstillstand mit den Christen gern verlängert. Du kennst die Christen, ich will sie nicht kennen. Ihr Stolz ist Christensein, nicht Menschen. Denn selbst das, was noch von ihrem Stifter her mit Menschlichkeit den Aberglauben würzt, das lieben sie. Nicht, weil es menschlich ist, weil es Christus lehrt, weil es Christus hat getan. Wohl ihnen, dass er so ein guter Mensch noch war. Wohl ihnen, dass sie seine Tugend auf treuen Glauben nehmen können. Doch was Tugend? Seine Tugend nicht, sein Name soll überall verbreitet werden. Soll die Namen aller guten Menschen schänden, verschlingen. Um den Namen ist es ihnen nur zu tun. Die Tempelherren, die Christen nicht, sind schuld, sind nicht als Christen, als Tempelherren schuld. Durch die allein wird aus der Sache nichts. Und ob vielleicht im Fluge ein guter Streich gelänge, haben sie des Waffenstillestandes Ablauf kaum erwarten können. Lustig, nur so weiter, ihr Herren, nur so weiter, mir schon recht. Wäre alles sonst nur, wie es müsste. Nun, was könnte sonst dich aus der Fassung bringen? Was von je mich immer aus der Fassung hat gebracht. Ich war auf Libanon bei unserem Vater. Er unterliegt den Sorgen noch. Oh weh. Er kann nicht durch. Es klemmt sich allerorten. Es fehlt bald da, bald dort. Was klemmt? Was fehlt? Was sonst, als was ich kaum zu nennen würde. Was, wenn ich's habe, mir so überflüssig und habe ich's nicht, so unentbehrlich scheint. Das leidige, verwünschte Geld. Gut, Hafi, dass du kommst. Die Gelder aus Ägypten sind vermutlich angelangt, wenn's nur fein viel ist. Hast du Nachricht? Ich? Ich nicht. Ich denke, dass ich hier sie in Empfang soll nehmen. Zahl an Sitta 1000 Dinare. Zahl anstatt Empfang. An Sitta. Wiederum an Sitta. Und verloren. Wiederum im Schach verloren. Du gönnst mir doch mein Glück. Och, was gönnen, wenn... Gönnt's euch nur selber erst. Die Weisen waren euer, ihr bittet Schach. Nun ist der Zug an ihm. So sage doch, dass ich mein Geld bekommen kann. Ihr sollt's bekommen, wie ihr stets bekommen. Wie? Das Spiel ist ja nicht aus. Ihr habt ja nicht verloren, Saladin. Doch, doch, bezahl, bezahl. Bezahl, bezahl, ihr seid doch noch nicht matt. Ich bin es, will es sein. Ja, so. Spiel wie gewinnst. So wie gewonnen, so bezahlt. Was sagt er? Ach, du kennst ihn ja. Er sträubt sich gern, lässt gern sich bitten. Indes hat er doch immer richtig noch bezahlt und wird auch heute bezahlen. Nein, nein, nein. Ich spiele länger diese Mummerei nicht mit. Er muss es doch einmal erfahren. Wer? Und was? Al-Hafi, hältst du so mir Wort? Wie konnte ich glauben, dass es so weit gehen würde? Nun erfahre ich nichts. Ich bitte dich, Al-Hafi. Das ist doch sonderbar. Lass eine Kleinigkeit, mein Bruder, dir nicht näher treten, als sie würdig ist. Al-Hafi, nun befehle ich, rede. Du weißt, ich habe zu verschiedenen Malen dieselbe Summe im Schach von dir gewonnen. Und weil ich jetzt das Geld nicht nötig habe, weil jetzt in Hafis Kasse doch das Geld nicht allzu häufig ist, so sind die Posten stehen geblieben. Aber sorg nur nicht, ich will sie weder dir, mein Bruder, noch Hafi noch der Kasse schenken. Ja, wenn's das nur wäre, das. Seit aus Ägypten, wer das Geld erwarten hat, sie... Wozu ihn hören? Nicht nur nichts bekommen. Auch bei Hermit vorgeschossen, nicht? Den ganzen Hof erhalten, euren Aufwand ganz allein bestritten. Ach! Das... Das ist meine Schwester. Wer hatte dies zu können mich so reich gemacht als du, mein Bruder? Und wird schon auch so bettelarm sie wieder machen, als er selber ist. Wann habe ich mehr, wann weniger gehabt? Ein Kleid, ein Schwert, ein Pferd. Und einen Gott. Was brauche ich mehr? Abbrechen, einziehen, sparen will ich gern, mir gern gefallen lassen, wenn es mich bloß mich betrifft. Ein Pferd, ein Kleid. Ein Schwert muss ich doch haben. Und meinem Gott ist auch nichts abzudingen. Ihm genügt schon so mit wenigem genug. Mit meinem Herzen. Auf den Überschuss von deiner Kasse, Hafi, hatte ich sehr gerechnet. Überschuss. Nun, was machen wir denn aber? Konntest du vorerst bei niemand anderen borgen als bei Sitta? Würde ich dieses Vorrecht mir haben nehmen lassen, Bruder? Mir? Von ihm? Auch noch bestehe ich drauf, noch bin ich auf den Trockenen völlig nicht. Nur völlig nicht, das fehlte noch. Geh gleich, mach Anstalt, Hafi. Nimm auf, bei wem du kannst und wie du kannst. Geh, borg, versprich nur, Hafi, borge nicht bei denen, die ich reich gemacht.

Allein Sie wiedersehen, das werde ich nie, nie, nie. Ihr müsstet mir zur Stelle denn versprechen, dass ich Sie auf immer, immer sollt können sehen. Wie wollt ihr, dass ich das verstehe? Mein Vater! Junger Mann! Nicht Sohn, ich bitte euch, Nathan. Lieber junger Mann. Nicht Sohn, ich bitte euch, Nathan, ich beschwöre euch, begnügt euch doch, ein Mensch zu sein. Stoßt mich nicht von euch. Lieber, lieber Freund. Und Sohn! Sohn nicht? Ihr überrascht mich, junger Ritter. Ich überrasche euch, Nathan, mit euren eigenen Gedanken. Ehe ich einmal weiß, was für ein Staufen euer Vater denn gewesen ist. Was sagt ihr, Nathan, was? In diesem Augenblicke fühlt ihr nichts als Neubegier. Denn seht, ich habe selbst wohl einen Staufen ehedem gekannt, der Konrad hieß. Nun, wenn mein Vater den nun ebenso geheißen hätte. Ich heiße selber ja nach meinem Vater. Kurt ist Konrad. Nun, so war mein Konrad doch nicht euer Vater, denn mein Konrad war was ihr, war Tempelherr, war nie vermählt. Und darum? Wie? Und darum könnte doch mein Vater wohl gewesen sein. Ihr Schatz. Und ihr nehmt's wahrlich zu genau was. Wärst du nun sowas von Bastard oder Bankert? Der Schlag ist auch nicht zu verachten. Entlasst mich immer meiner Ahnenprobe. Ich will euch eurer wiederum entlassen. Nichts war, als ob ich den geringsten Zweifel in euren Stammbaum setzte. Gott behüte. Ihr könnt ihn Blatt vor Blatt bis Abraham hinaufbelegen. Von da so weiter weiß ich ihn selbst, will ich ihn selbst beschwören. Ihr werdet bitter. Doch verdien ich. Schlug ich euch denn schon was ab? Oh, so vergeht. Und so kommt nur, kommt. Wohin? Mit in euer Haus, das nicht. Das nicht, da brennt's. Ich will euch hier erwarten. Geht. Soll ich sie wiedersehen, so sehe ich sie noch oft genug. Wo nicht? So sah ich sie schon viel zu viel. Ich will mich möglichst eilen. Was ich als Liebe kenne, Liebe nicht. Ist Liebe nur, was ich jetzt empfinde? Ritter! Ritter! Wer ruft? Ritter! Da, ja, ihr. Was gibt's denn? So geheimnisvoll. Was ist's? Jawohl, betrifft es ein Geheimnis, was mich zu euch bringt. Und zwar ein doppeltes. Das eine weiß nur ich, das andere wisst nur ihr. Wie wär's, wenn wir tauschten? Vertraut mir euers, so vertraue ich euch das meine. Mit Vergnügen. Wenn ich nur erst weiß, was ihr für meines achtet. Armer Ritter, dass ihr Männer ein solch Geheimnis vor uns Weibern haben zu können, auch nur glaubt. Dass wir zu haben, oft selbst nicht wissen. Sagt, was hieß denn das, dass ihr so Knall und Fall euch aus dem Staube machtet, dass ihr uns so sitzen ließe, dass ihr nun mit Nathan nicht wiederkommt? Hat Recher denn so wenig auf euch gewirkt wie? Oder auch so viel? So viel, so viel. Kurz, gesteht es mir nur gleich, dass ihr sie liebt. Ein Templer, ein Judenmädchen lieben. Scheint freilich wenig Sinn zu haben. Doch zuweilen ist es Sinns in einer Sache auch mehr, als wir vermuten. Und es wäre so unerhört doch nicht, dass uns der Heiland auf Wegen zu sich zöge, die der Kluge von selbst nicht leicht betreten würde. Oh, das ist das Land der Wunder. Liebe Daya, nehmen wir gestanden an, was ihr verlangt, dass ich sie liebe, dass ich nicht begreife, wie ohne sie ich leben werde. Gewiss, gewiss. So schwört mir Ritter, sie zu eurigen zu machen, sie zu retten, sie zeitlich hier, sie ewig dort zu retten. Und wie? Wie kann ich? Kann ich schwören, was in meiner Macht nicht steht? In eurer Macht steht es. Ich bringe es durch ein einzig Wort in eure Macht. Selbst der Vater nichts da wieder hätte. Ei, was Vater, Vater. Der Vater soll schon müssen. Müssen, Daya. Auch ist er unter Räuber nicht gefallen, der muss nicht müssen. Nun, so muss er wollen, muss gern am Ende wollen. Muss und gern. Doch daher, wenn ich euch nun sage, dass ich selber diese Seite ihm anzuschlagen bereits versucht. Was? Und er fiel nicht ein? Er fiel mit einem Misslaut ein, der mich beleidigte. Was sagt ihr? Wie? Ihr hättet den Schatten eines Wunsches nur nach Recher ihn blicken lassen und er wäre vor Freuden nicht aufgesprungen, hätte Schwierigkeiten gemacht. So ungefähr. So will ich denn mich länger keinen Augenblick bedenken.

Aber lasst uns länger nicht einander nur erweichen. Hier braucht's Tat. Und ob mich siebenfache Liebe schon bald an dies einst gefremde Mädchen band. Ob der Gedanke mich schon tötet, dass ich meine sieben Söhne in ihr aufs Neu verlieren soll, wenn sie von meinen Händen die Vorsehung wieder fordert? Ich gehorche. Nun vollends. Nur muss der erste Beste sie mir nicht entreißen wollen. Nein, gewiss nicht. Wer auf sie nicht größere Rechte hat als ich, muss frühere zumindest haben. Freilich. Die ihm Natur und Blut erteilen. So meine ich es auch. Drum nennt mir nur geschwind den Mann, der ihr verwandt. Ich hoffe, ihr wisst von diesem, eurem Herrn und dem Geschlechte, dessen mehr als ich. Das guter Nathan wohl nun schwerlich. Denn ihr habt ja schon gehört, dass ich nur gar zu kurze Zeit bei ihm gewesen. Wisst ihr denn nicht wenigstens, was für Geschlechts die Mutter war? War sie nicht eine Staufin? Wohl möglich. Ja, mich dünkt. Hieß ihr Bruder nicht Konrad von Staufen und war Tempelherr? Wenn's mich nicht trügt. Doch halt. Da fällt mir ein, dass ich vom seligen Herrn ein Büchelchen noch hab. Ich zog's ihm aus dem Busen, als wir ihn bei Askalon verscharrten. Nun? In diesem Büchelchen stehen vorn und hinten, wie ich mir sagen lassen, ich selber kann nicht lesen, mit des Herrn selbst eigener Hand die Angehörigen von ihm und ihr geschrieben. Geht. Lauft. Holt mir dies Büchelchen. Ich bin bereit, mit Gold aufzulegen. Eilt, lauft. Recht gern. Es ist arabisch aber, was der Herr hineingeschrieben. Einerlei nur er. Und tausend Dank dazu. Gott, wenn ich das Mädchen doch noch behalten könnte. Schwerlich wohl. Wer aber mag es denn gewesen sein, der bei dem Patriarchen so etwas angebracht? Wenn es gar von da ja käme. Nathan! Nun? Das arme Kind erschrak wohl recht darüber. Da schickt... Der Patriarch? Des Sultans Schwester, Prinzessin Sitta. Nicht der Patriarch? Nein, Sitta. Hört ihr nicht? Prinzessin Sitta schickt her und lässt sie zu sich holen. Nun, wenn sie Sitta holen lässt und nicht der Patriarch... Wie kommt ihr denn auf den? So hast du kürzlich nichts von ihm gehört. Auch ihm nichts gesteckt. Ich? Ihm? Wo sind die Boten? Von? Ich will sie doch aus Vorsicht selber sprechen. Wenn nur vom Patriarchen nichts dahinter steckt. Und ich? Ich fürchte ganz was anders noch. Das gilt's, die einzige vermeinte Tochter so eines reichen Juden wäre auch wohl für einen Muselmann nicht übel. Der Tempelherr ist drum. Ist drum, wenn ich den zweiten Schritt nicht auch noch wage. Nicht auch ihr noch selbst entdecke, wer sie ist. Vielleicht nun eben, wenn ich sie begleite. So ein erster Wink kann unterwegs nicht schaden. Ja, ja, nur zu. Jetzt oder nie. Nur zu. Da steht das Geld nur noch. Und niemand weiß, den Derwisch aufzufinden, der vermutlich ans Schachbrett irgendwo geraten ist, das ihn wohl seiner selbst vergessen macht. Warum nicht meiner? Nun, Geduld. Was gibt's? Erwünschte Nachricht, Sultan. Freude, Sultan. Die Karawane von Gahira kommt, ist glücklich da. Mit siebenjährigem Tribut des reichen Nils. Brav, Ibrahim, du bist mir wahrlich ein willkommener Bote. Oh, endlich einmal, endlich. Habe Dank der guten Nachricht. Dem Willkommenen sonst nicht? Was denn noch sonst? Dem guten Boten kein Botenbrot? So wäre ich ja der Erste, den Saladin mit Worten abzulohnen doch endlich lernte. Auch ein Ruhm. Der Erste, mit dem er knickerte. So nimm dir nur dort einen Beutel. Nein, nun nicht. Du kannst mir sie nun alle schenken wollen. Komm her, da hast du zwei. Nein. Trotz! Im Ernst, er geht. Tut mir sein Edelmut zuvor. Denn sicher muss ihm es saurer werden, auszuschlagen, als mir zu geben. Ibrahim! Was kommt mir denn noch ein, so kurz vor meinem Tode auf einmal ganz ein anderer sein zu wollen? Will Saladin als Saladin nicht sterben, so muss er auch als Saladin nicht leben. Sultan. Wenn du mir zu melden kommst. Dass aus Ägypten der Transport unter. Ich weiß schon. Kam ich doch zu spät. Warum zu spät? Da, nimm für deinen guten Willen der Beutel einen oder zwei. Mach drei. Ja, wenn du rechnen kannst, so nimm sie nur. Es wird wohl noch ein dritter kommen, wenn er anders kommen kann. Wie das? Je nun, sobald wir drei der Ankunft des Transports versichert waren, sprengte jeder frisch davon. Der Vorderste, der stürzt. Und so komme ich nun vor. Und bleib auch vor, bis in die Stadt. Wo aber Ibrahim, der Lecker, die Gassen besser kennt. Oh, der gestürzte Freund, der gestürzte, reit ihm doch entgegen. Das will ich ja wohl tun. Und wenn er lebt, so ist die Hälfte dieser Beute sein. Reit ihm entgegen. Sieh, welch ein guter, edler Kerl auch das. Wer kann sich solcher Mamelucken rühmen? Und wer mir denn zu denken nicht erlaubt, dass sie mein Beispiel bilden helfen? Hab nochmals, guter Bruder. Vielen Dank. Ich wofür? Das Buch gehört ja ohnedem nicht mir, gehört ja ohnedem der Tochter. Ist ja so der Tochter ganzes väterliches Erbe. Jenusi hat ja euch. Gott gebe nur, dass ihr es nie bereuen dürft, so viel für sie getan zu haben. Das kann ich nie, seid unbesorgt. Nur, die Patriarchen und die Tempelherren. Seid ihr denn so ganz versichert, dass ein Tempelherr es ist, der euren Patriarchen hetzt? Es kann beinahe kein anderer sein. Ein Tempelherr sprach kurz vorher mit ihm und was ich hörte, das klang danach. Es ist doch aber jetzt nur ein einziger in Jerusalem. Und diesen kenne ich, dieser ist mein Freund, ein junger, offener, edler Mann. Ganz recht, der Nämliche. Doch was man ist und was man sein muss in der Welt, das passt ja wohl nicht immer. Leider nicht. Mit eurem Buche, Bruder, trotz ich allen und gehe geradenwegs damit zum Sultan. Viel Glücks. Ich will euch denn nur hier verlassen. Kommt ja doch bald doch fleißig wieder. Wenn nur heute der Patriarch noch nicht zerfährt. Doch was? Sagt ihm auch heute, was ihr wollt. Ich nicht. Lebt wohl. Vergesst uns ja nicht, Bruder. Nathan. Ach, ihr seid es, Ritter. Wo seid ihr denn gewesen, dass ihr bei dem Sultan euch nicht habt treffen lassen? Wir sind einander fehlgegangen. Nehmt's nicht übel. Ich nicht. Aber Saladin... Er will uns beide zusammensprechen. Desto besser. Kommt nur mit, mein Gang stand ohnehin zu ihm. Ich darf ihr doch wohl fragen, Nathan, wer euch da verließ? Ihr kennt ihn doch wohl nicht. War's nicht die gute Haut der Laienbruder, der sich der Patriarch so gern zum Stöber bedient? Kann sein. Beim Patriarchen ist er allerdings. Und hat er euch von mir denn nichts gesagt? Von euch? Von euch nun namentlich wohl nichts. Von einem Tempelherrn freilich hat er mir gesagt. Und was? Dass einer mich bei seinem Patriarchen angeklagt. Euch angeklagt? Das ist mit seiner Gunst erlogen. Nathan, ich bin des Laienbruders Tempelherr, der euch verklagt soll haben. Allerdings, ihr wisst ja, was mein Blut in allen Adern sieden machte. Wie er mich empfingt, wie kalt, wie lau. Wie abgemessen mir auszubeugen, ihr beflissen wart. Das darf ich kaum mir jetzt noch denken, wenn ich soll gelassen bleiben. Hört mich, Nathan. In dieser Gärung schlich mir Daya nach und warf mir ihr Geheimnis an den Kopf, das mir den Aufschluss eures rätselhaften Betragens zu enthalten schien. Ich bildete mir ein, ihr wolltet, was ihr nun einmal den Christen so abgejagt, an einen Christen wieder nicht gern verlieren. Und so fiel mir ein, euch kurz und gut das Messer an die Kehle zu setzen. Kurz und gut. Und gut, wo steckt das Gute? Kurz, ich ging zum Patriarchen, hab euch aber nicht genannt, das ist erlogen. Ich habe ihm bloß den Fall ganz allgemein erzählt, um seine Meinung zu vernehmen. Denn hört mich, Nathan, er kann euch ja das Mädchen nur nehmen, wenn sie niemand ist als euer. Er kann sie doch aus eurem Hause nur ins Kloster schleppen. Also, gebt sie mir. Gebt sie nur mir und lasst ihn kommen. Der soll's wohl bleiben lassen, mir mein Weib zu nehmen. Gebt sie mir. Geschwind. Sie sei nun eure Tochter, das sei es nicht, sei Christin oder Jüdin oder keines, gleich viel. Gleich viel. Ich bin's allein, der sie zum zweiten Mal euch retten kann. Und will. Ja, konnte. Damit ist es zu spät. Wieso zu spät? Dank sei dem Patriarchen, dass... Dem Patriarchen? Dank ihm? Dank wofür? Dass wir nun wissen, wem sie anverwandt. Nun wissen, wessen Händen sie sicher ausgeliefert werden kann. Aus diesen müsste sie nun auch erhalten und nicht aus meinen. Und wer sind sie, diese Verwandte? Besonders hat ein Bruder sich gefunden, bei dem er um sie werben müsst. Ein Bruder? Was ist er, dieser Bruder? Ein Soldat? Ein Geistlicher? Ich glaube, dass er keins von beiden oder beides ist. Ich kenne ihn noch nicht recht. Und sonst? Ein braver Mann, bei dem sich Rächer gar nicht übel wird befinden. Und doch ein Christ! Nathan, welch einen Engel hat er dir gebildet, den euch andere nun so verhunzen werden. Argwohnt sie wohl bereits, was mit ihr vorgeht? Möglich. Ich eile. Bleibt, wohin? Zu ihr. Zu sehen, ob diese Mädchenseele manns genug wohl ist, den einzigen Entschluss zu fassen, der ihrer würdig wäre. Welchen? Den nach euch und ihrem Bruder weiter nicht zu fragen. Und? Und mir zu folgen, wenn sie drüber eines Muselmannes Frau auch werden müsste. Bleibt! Ihr trefft sie nicht. Sie ist bei Sitta, bei des Sultans Schwester. Seit wann? Warum? Und wollt ihr dort zugleich den Bruder finden, so kommt nur mit. Den Bruder welchen? Sittas? Oder Rächers? Leicht beide. Sei so beklemmt, nur nicht so angst, so schüchtern. Sei munter, sei gesprächiger, vertrauter. Prinzessin? Nicht doch, nicht Prinzessin. Nenn mich Sitta, deine Freundin, deine Schwester. So jung, so klug, so fromm, dass du nicht alles weißt, nicht alles musst gelesen haben. Ich gelesen, Sitta? Ich kann kaum lesen. Kannst kaum, Lügnerin. Ein wenig meines Vaters Hand. Ich meinte, du sprichst von Büchern. Allerdings von Büchern. Nun, Bücher wird mir wahrlich schwer zu lesen. Im Ernst? In ganzem Ernst. Mein Vater liebt die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich mit Totenzeichen ins Gehirn nur drückt, zu wenig. Was sagst du? Und so manches, was du weißt, weiß ich allein aus seinem Mund. Und könnte bei den meisten dir noch sagen, wie, wo, warum er mich's gelehrt. So hängt sich freilich alles besser an, so lernt mit eins die ganze Seele. Sicher hat auch Sitta wenig oder nichts gelesen. Wieso? Ich bin nicht stolz aufs Gegenteil. Allein wieso? Dein Grund. Sprich dreist, dein Grund. Sie ist so unverkünstelt, so ganz sich selbst nur ähnlich. Nun? Das sollen die Bücher uns nur selten lassen, sagt mein Vater. Oh, was ist dein Vater für ein Mann? Nicht wahr? Und diesen Vater? Was ist die Liebe? Diesen Vater. Gott, du weinst. Und diesen Vater soll ich verlieren. Du verlieren ihn, wie das? Sei ruhig, nimmermehr. Nein, meine Freundin, meine Schwester, gib das nicht zu. Gib nimmer zu, dass mir ein anderer Vater aufgedrungen werde. Ein anderer Vater aufgedrungen dir? Wer kann das? Kann das auch nur wollen, Liebe? Wer? Meine gute, böse Daya kann das wollen, will das können. Nun, Gott, vergeb es ihr, belohn es ihr. Sie hat mir so viel Gutes, so viel Böses erwiesen. Ach, Böses dir? So muss sie Gutes doch wahrlich wenig haben. Doch, recht viel, recht viel. Wer ist sie? Eine Christin, die in meiner Kindheit mich gepflegt. Mich so gepflegt, du glaubst nicht. Die mir eine Mutter so wenig missen lassen. Die mich aber auch so geängstigt, mich so gequält. Und über was? Warum? Ach, die arme Frau, ich sagte es ja, ist eine Christin. Muss aus Liebe quälen. Ist eine von den Schwärmerinnen, die den allgemeinen einzig wahren Weg nach Gott zu wissen wähnen. Nun verstehe ich. Und sich gedrungen fühlen, einen jeden, der dieses Wegs verfehlt, darauf zu lenken. Sehr wahr. Allein das geht zu weit. Dem kann ich nichts entgegensetzen. Nicht Geduld, nicht Überlegung, nichts. Was wem? Was sie mir eben jetzt entdeckt will haben. Entdeckt und eben jetzt? Ich sei aus christlichem geblüht, sei getauft, sei Nathans Tochter nicht. Er nicht mein Vater. Gott, Gott, er nicht mein Vater. Sie tassen. Rächer, nicht doch, steh auf. Mein Bruder kommt, steh auf. Was gibt's hier, Sitta? Sie ist von sich. Komm doch zu dir, Kind, der Sultan. Ich steh nicht auf, nicht er auf. Mag er des Sultans Antlitz nicht erblicken, er den Abglanz ewiger Gerechtigkeit und Güte nicht in seinen Augen, nicht auf seiner Stirn bewundern. Steh auf. Ehe er mir nicht verspricht. Komm, ich verspreche, sei was es will. Nicht mehr, nicht weniger als meinen Vater mir zu lassen und mich ihm. Noch weiß ich nicht, wer sonst mein Vater zu sein verlangt. Verlangen kann, will's auch nicht wissen. Aber mach denn nur das Blut den Vater, nur das Blut. Das Blut? Das Blut allein macht lange noch den Vater nicht. Gibt zum Höchsten das erste Recht, sich diesen Namen zu erwerben. Lass dir doch nicht bange sein. Und weißt du was? Sobald der Väter zwei sich um dich streiten, lass sie beide. Nimm den dritten, nimm dann mich zu deinem Vater. Oh! Oh, tu's, oh, tu's. Ich will ein guter Vater, recht guter Vater sein.